Telekom Triple Fernsprecher mit Touchscreen und allem Bipapo, Hermannplatz, Ecke, Hasenheide, an Radio Apoe. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Imbissbude und ein großer BSR-Müllcontainer. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse, Garstadt noch geschlossen. Ahoi.